in der Heimat, da blühten Rosen warfen. Drüben in der Heimat, da blüht das Glück. Drüben in der Heimat, da wilde Mädel warten und der blaue Himmel strahlt aus ihrem Blick. Und das ist der Mädel, wird in die Ferne gehen und wir werden beide Sterne sehen. Tausend rote Rosen, sie selber blüht im Monat Mai. Aber unsere Sehnsucht bleibt ewig neu. Unsere Heimat ist die Geliebte, die man nie Geliebte, die man stets vermisst. Niemand kann es uns rauben, an sie zu glauben, wo man auch ist. Drüben in der Heimat, da blühten Rosen warten. Drüben in der Heimat, den beiden dieselbe Sterne sehen. Tausend rote Rosen, die selber blüht im Monat Mai. Aber unsere Seele